Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die 14. Folge. Wir befinden uns inzwischen in der jungen DDR und die versucht verzweifelt, eine politische Linie für sich zu finden. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Für mich wirken die sowjetischen Panzer als Friedenstauben. Evas Bäume blühen und ich lebe in Bigamie. Diese ganze West-Ost-Spaltung geht mir immer mehr auf die Nerven. Folge 14. Das Ende des Frühlings. Als Josef Stalin 1953 stirbt, endet mit ihm eine Ära. Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer, dem geliebten Stalin. Der Diktator hatte über Jahrzehnte hinweg und über die Grenzen der Sowjetunion hinaus den Kurs der sozialistischen Staaten bestimmt. In den von der DDR-Führung gelenkten Medien herrscht große Bestürzung und die Trauermärsche werden von Moskau über Warschau nach Berlin inszeniert. Das Herz des Mitkämpfers und genialen Fortsetzers der Sache Lenins, des weisen Führers und Lehrers der Kommunistischen Partei und des Sowjetvolkes, Josef Vissarionowitsch Stalin, hat aufgehört zu schlagen. Aber neben all der Unsicherheit gibt es auch Hoffnung. Die Utopie einer gerechten, freien Gesellschaft war unter der brutalen und rücksichtslosen Führung Stalins nicht zur Realität geworden. Nun liegt es in der Hand der regierenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, einen eigenen Kurs zu bestimmen. In den letzten zwei Folgen haben wir gehört, wie kritisch Viktor Klemperer dem Stalinismus gegenüber eingestellt war. Er hat sich zu Beginn anstecken lassen von der sozialistischen Idee einer gerechten Gesellschaft und den Versprechungen der DDR-Führung, im Gegensatz zum Westen den Faschismus aktiv zu bekämpfen. Aber erfüllt hat sich die Utopie in den Augen Klemperers nicht. Schlimmer noch, die Freiheit der Bürger der DDR wurde in den letzten Jahren immer weiter eingeschränkt und die Distanz zwischen Ost- und Westdeutschland scheint kaum noch überwindbar. Und dann fliehen auch noch große Teile der ostdeutschen jüdischen Gemeinde in den Westen, ausgelöst durch die sogenannte Ärzteverschwörung. In der Sowjetunion werden massenhaft jüdische Mediziner festgenommen oder ermordet, da sie sich angeblich gegen Stalin verschworen hätten. Mit dem Tode Stalins kommt heraus, er selbst hatte diesen antisemitischen Verschwörungsmythos erfunden, um unliebsame Jüdinnen und Juden auszuschalten. Nun, da Stalin weg ist, macht sich die Hoffnung auf einen zweiten Frühling breit. Nicht nur bei Klemperer, der die Entwicklung beobachtet. Am Morgen des 17. Juni 1953 füllt sich die Stalinallee in Ost-Berlin mit aufgebrachten Arbeiterinnen und Arbeitern. Sie tragen Transparente und rufen lautstark Parolen gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen. Mehr Arbeiten bei gleichbleibendem Lohn. Wut und Unzufriedenheit breiten sich wie ein Lauffeuer aus und erfassen Städte in der gesamten DDR. Überall strömen Menschen auf die Straßen, fordern nicht nur die Rücknahme der Normerhöhung, sondern auch politische Reformen und freie Wahlen. Und dann geht die DDR-Regierung doch wieder auf russischen Kurs. Statt den Forderungen der Bevölkerung zuzuhören, rufen sie die sowjetischen Truppen zu Hilfe. Panzer rollen durch die Straßen und die Aufstände werden mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Tausende Demonstrierende werden verhaftet. Gut 250 Menschen sterben. Viele Bürger fliehen anschließend in den Westen. Auch Klemperer ist zerrissen. Er versucht aber, an den Versprechungen der kommunistischen Führung festzuhalten, einen besseren, gerechteren Staat zu schaffen und Juden zu schützen. Am Ende bleibt nicht viel von der angestrebten Freiheit der DDR. Sie entwickelt sich zu einer Diktatur, die auf strenge Vorgaben, Repressionen und Überwachung durch die Stasi setzt. In dieser Folge merkt man Klemperer deshalb nicht nur sein Alter, sondern vor allem die Müdigkeit an, mit der er schreibt. Er hat 3 Versionen von Deutschland beschrieben und dabei 3-mal das Scheitern der Demokratie bezeugt. Sein nüchternes Urteil: Deutschland ist ein in 2 Stücke zerfahrener Regenwurm. Beide Teile krümmen sich, beide vom gleichen Faschismus verseucht, jeder auf seine Weise. Einzig auf Trab hält ihn noch sein Privatleben. Die 45 Jahre jüngere Hartwig Kirchner ist klug und engagiert und kümmert sich um Viktor. Sie bringt ihn dazu, aktiv zu bleiben. Und sie ist es übrigens, die sich nach seinem Tod um die Verwaltung der Tagebücher kümmert. Hartwig und ihr Kommilitone Walter Nowoyski entziffern die tausenden Seiten krakeliger Notizen, bringen sie in Form, kommentieren das Unverständliche. 8 Jahre lang dauert diese Arbeit, dank der wir auch in dieser Folge wieder in die Tagebücher reinhören können. Und damit starten wir jetzt in die Jahre 1952 bis 1959. Lasst das Schießen sein! Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin. Schüsse am Potsdamer Platz. Wir können von hier aus nicht nach 1,5 Tagen wurde gestern ein Abenteuer beendet. Die Aktionen der demokratischen Sektor Berlins zu einem Brandherd machen sollte, in einem Weltbrand hätte er Kraft von diesem Standort aus. 1952, Dresden, Mai. Unsere Tage hier verlaufen flitterwöchnerisch. Im August auf 14 Tage an die Ostsee, das erste Mal ohne Eva. Heringsdorf, zentral die Badefrage. Kauf eine Hose für mich, 10 Mark. Es gibt keine Badeanstalten, keine Kabine mehr. Strand noch recht belebt. Das Auskleideproblem, für Hartwig leichter gelöst als für mich. Wimmelnde Jugend, auffallendes Alter. Mit Bauch, 78 Kilo gestern gewogen, 78. Wir werden heute eine ruhige Stelle auf dem Wege nach Bansin aufsuchen. Montagmorgen gegen 9 Uhr, Dresden, 22.09. Die Kamenzfahrt am Sonnabend war hübsch. Wesentlich der Besuch bei Agnes in Piskowitz. Immer noch die enge Baracke, kein Geld zum Bauen. Es handelt sich um 4.500 Mark. Ich habe Ihnen das Geld zugesagt. Agnes nahm Hartwig mit freundlicher Selbstverständlichkeit auf. Sie konnten doch nicht allein bleiben, Herr Professor. Sonntagmorgen, 12. Oktober 1952, Dresden. Die Nationalpreisaffäre verlief alles in allem etwas bedrücklich, jedenfalls geschmacklos und langweilig. Auf der Bühne der Staatsoper verlas Pieck hintereinander weg die Prämierten und ihre Verdienste, wobei er über chemische Namen stolperte und überall, Weinert ausgenommen, wie ein Automat sprach und die Hand zum Händedruck ausstreckte. Dabei stand ihm der Schweiß im Gesicht. Dresden, Samstag, 12 Uhr, 25. Oktober. Ganz wenige Tage Distanz und die Nichtigkeit solcher Festivitäten wird durch Erinnerungsschrumpf offenbar. Hartwig trug an diesem Samstag 3 Toiletten, am Vormittag ihr biederes Examenskleid, am Nachmittag ihr ärmelloses, hellblau geblümtes Seidenkleid und im Theater und abends das Abendkleid, in großer Selbstständigkeit und Entschlussfähigkeit von Hartwig in Halle für 300 Mark Erstandenes. Übrigens trugen nur sehr wenige Damen Abendkleider, und Hartwigs war fraglos das eleganteste, würdigste und schönste. Mittwoch, 12. November 1952. Die unmenschliche und immer steigende Überfülltheit, Hetze, Müdigkeit. Ich weiß nach 48 Stunden nicht mehr, was alles vorher war. Ich weiß bloß, die Zeit ist hin, war voll und hat mich weiter überlastet. 1953. Freitag, 2.1. Dresden. Rita hatte mir eine zum Druck bestimmte Laudatio geschickt, in der etwas viel vom Sohn des Rabbiners, Judenleid etc. die Rede war. Ich schrieb ihr mit eindeutigster Klarheit, mir sei Philosemitismus genauso peinlich wie Antisemitismus. Ich bin Deutscher und Kommunist, sonst nichts. Berlin Institut, 19. Januar 1953. Politisch Erschütterndes der letzten Wochen, Verhaftung Dertingers, des CDU-Außenministers, SU-Vorgehen gegen Ärztekonspiration, darunter Juden. Sehr früh am Dienstag nach Halle. Furchtbare Fahrt über ungeräumte Straßen. Zwischen 12 und 2 die Genossin Josef, ihr Vater bei der jüdischen Gemeinde Leipzig. Julius Meyer kam aus Berlin, er forderte zur Flucht auf. Alle Vorstände aus Berlin, Jena, Leipzig flüchteten nach West-Berlin. In einigen Zeitungen habe schon gestanden, der Jude sowieso. So habe es 1933 auch angefangen. Ich sagte zu Josef, du bist doch Genossin. Du musst doch wissen, dass wir unmöglich Antisemitismus haben können. Es geht doch gegen Zionismus im Bund mit USA, mit Kapitalismus. Ja, sie sehe das alles ein. Aber man weiß doch nicht, was wahr ist. Dresden, Sonntagmittag, 22.02.1953. Wir brachten den schon eine Woche vorher gekauften, seit dem Nationalpreis beschlossenen Plattenspieler mit. Lindner montierte ihn. Abends wurde konzertiert. So wiederholt sich auf technisch höherer Ebene die Grammophonzeit. Damals brachte mir Eva das Tango-Tanzen bei. Dresden, Sonnabendnachmittag, 28. Februar 1953. Ein seit gestern wütender, furchtbarer Schnupfen. Dabei ist es energischer Vorfrühling geworden. Und dabei ist nun das letzte angestrebte Ziel erreicht, die Akademie. Das Sowjetvolk nimmt Abschied von seinem großen Führer und Lehrer, dem geliebten Stalin. Stalin tot. Gestern, 5.3., mittags kurze Versammlung. Rita betränt. Sonntagvormittag, Dresden, 29. März 1953. Frühling. Evas Bäume blühen und ich lebe in Bigamie. Samstagabend, 11. April, Dresden. Gesprächsthema, sehr erschütternd seit Tagen, vor wenigen Monaten der sowjetische Ärzteprozess mit der antizionistischen Tendenz. Belohnung einer Ärztin mit dem Leninorden. Panik der Juden hier. Jetzt, unmittelbar nach Stalins Tod, der Orden rückgängig gemacht. Hinauswurf und Einsperrung eines Ministers und verräterischer Beamter. Rehabilitierung der betont gänzlich Unschuldigen, die man schon durch streng verbotene Untersuchungsmethoden zu Geständnissen gezwungen hatte. Soll man sich mehr entsetzen? Oder soll man diese Offenheit bewundern? Am Sonntag früh nach Berlin, Pennclub, Deutsches Zentrum, 10. und 11. Mai. Das war interessant und erbärmlich. Tagung in München oder Hamburg war gescheitert. Jetzt recht ungenau, Einladung Akademie der Künste, Robert-Koch-Platz. Dort um 10 Uhr etwa, die anderen seien schon drüben, man tage am Kurfürstendamm im Tusculum-Hotel. Ein Berliner Vertreter mit für West-Berlin zugelassenem Wagen sei noch hier, mit ihm solle ich herüberfahren, und man drückte mir 20 Westmark in die Hand. Ich übergab Hartwig Rasch meine sämtlichen Ausweise, Partei, Kammer, Universitäten und Akademie, und fuhr ab, mit sofortigen Herzschmerzen. Es war ja ganz ungewiss, ob die Versammlung ohne Verhaftung endete. Wagenkontrolle auf beiden Seiten des Brandenburger Tores sehr kurz. Das Hotel am Kurfürstendamm elegant, Tagung in einem Saal ungestört. 15 Mitglieder, halb West, halb Ost. Zum ersten Mal sah ich Brecht. Ein verkniffen schlaues, weder geniales noch gütiges Gesicht, aber eine sehr ruhige, ganz unaffektiert natürliche Art, ohne Stimmaufwand zu sprechen. Er wurde an Bechers Stelle zum Vorsitzenden gewählt. In der Sitzung ging es ganz und gar um anzustrebende Versöhnung mit dem Deutschlandteil Bundesrepublik. Eine sehr peinliche Gestalt, Frau Kern, glaube ich, führte das große Wort. Es komme alles darauf an, westliche Gefühle zu schonen. Nur leise, leise und ganz unpolitisch. Zur Neuaufnahme schlug man einen gewissen Lestiboudois vor, höchst wohlgesinnten westdeutschen Publizisten. Er habe bloß einmal ein Frühlingsgedicht im Schwarzen Chor veröffentlicht. Ich, unmöglich, den Mann aufzunehmen. Die Kern, Ob schwarzes Korps oder weißes Korps, das müsse vergessen sein. Ich, mit einiger Heftigkeit, Sie wissen nicht, von welcher Pest Sie reden. Die Kern, man hat doch gehört, ich, nichts wissen Sie. Brecht, im Prinzip schließe er sich mir an. Dresden, Dienstag, 9. Juni 1953. Gestern Abend nach dem Essen fuhren wir zum Postplatz und gaben meinen Rabelais nach 400 Jahren im Eilbrief an die Annalen auf. So habe ich mit Eva zusammen vor bald 40 Jahren nachts am Potsdamer Bahnhof ein Feuilleton für die Frankfurter Zeitung geschickt. Dresden, Montag, 8 Uhr, 15. Juni 1953. Am 10.06. war das Kommuniqué des ZK herausgekommen, das alle Maßnahmen der letzten Wochen als Fehler widerrief. In der Akademie Entspannung. Nicht mehr alles Geld in die Rüstung. Aussichten für mein Literaturinstitut. Berlin, Donnerstag, 18.06. Befehl des Militärkommandanten. Wir fuhren gestern früh ahnungslos hierher. Etwa von Grünau an. Wohl ein Betriebsausflug, dann noch einer, weitere Gruppen, dann Arbeiter im Torweg ihrer Betriebe. Hartwig, das sehe nach Streik aus, ich unmöglich bei uns. Dann im Institut die Nachrichten. Es hatte am Dienstagabend Demonstration der Bauarbeiter gegeben, durchaus friedlich. Danach erst seien durch das Brandenburger Tor Westraudis eingeströmt und jetzt habe es Prügeleien gegeben. Und heute? Man demonstriere auf dem Marx-Engels-Platz, wohl 10.000, also Ruhe bewahren. Mittags dann Ausnahmezustand. Wir gingen um 16 Uhr zu Fuß nach Hause. Freitagvormittag Dresden, 19.06.53. Mit ein bisschen Korrektur zu Haus gesessen, den jubelnden Rias gehört. Es war in Berlin doch härter zugegangen, als wir gespürt und geglaubt hatten. Sturm auf Ministerium, Plünderungen, Brände, Schießereien, Hetze gegen Russen, Blutlache eines Panzerüberfahrenen, Kreuz dabei aufgerichtet. In Dresden erfuhren wir, dass es auch hier und in der ganzen DDR Unruhe gegeben. Wer ist schuldig? Wer gibt wem Rechenschaft? Nach solchen Fehlern oder Misserfolgen tritt in parlamentarischen Ländern das Ministerium zurück. Radionachricht: Um Mitternacht wurden die Rosenbergs hingerichtet. Dresden, Montag, 22.06.53. Im Radio heißt es heute: Ruhe in den Städten, aber Gärung und Feindhetze auf dem Lande. Gusti erzählte, das Programm des sozialistischen Aufbaus werde eingestampft. Wir sind jetzt auf reuigem Rückmarsch. Für mich wirken die sowjetischen Panzer als Friedenstauben. Ich werde mich genauso lange sicher in meiner Haut und Position fühlen, als die sowjetische Herrschaft bei uns währt. Hört sie auf, dann gute Nacht. Gestern Fakultätssitzung. Rede Kamnitzers über den 17. Juni. Flau beschönigend, alles haben die Provokateure ins Werk gesetzt. Alles ist der vorbereitete Tag X gewesen. Dresden, Sonnabend, 1. August 1953. Am Nachmittag fuhr ich zu Gusti. Fechner abgesetzt als Republikfeind, die verhasste Hilde Benjamin Justizminister. Ulbricht Triumphator. Was tun? Gusti, man könne nichts tun. Andernfalls nutzloses Märtyrertum. Freude im Westen. 15. August 1953. Wir hatten uns vorgenommen, den Freitag an einen Berliner Ausflug zu setzen. Wir fuhren bei strahlendem Wetter um 7 aus Berlin heraus, verließen nach 9 Uhr bei der Wegtafel Lübben die Autobahn und waren sehr bald in Lübbenau. Dann ein kurzes Stück Kleinstadt und dann eine Art Volkspark mit Buden für Eis, Ansichtskarten und mit Bootsverleih. Von hier aus das eigentliche Spreewaldfahren. 1906 oder 1907 Pfingstausflug mit Eva und Sterns und wohl Lissi Meierhof. Die vier Frauen tot. Lissi und Caroli Stern vergast. Dresden, Sonntag, 17 Uhr, 6. September 1953. Am Donnerstag hatte Hartwig ihr Zwischenexamen in Gesellschaftswissenschaft mit 1 bestanden. Auch erfahren, dass sie im Russischen die 1 erhalte. Es ist mein Schicksal, dass meine Frauen mir überlegen sind. Dresden, 9. Oktober. Geburtstag, 72. Junge Frau, begrabene Frau. Nicht nachdenken. In der Fraktionssitzung sagte Wendt als Vorsitzender, ganz so ohnmächtig, wie es dargestellt würde, seien wir doch nicht. Meine, Professor Klemperers, Agitation habe wesentlich dazu beigetragen, dass die 12-Jahr-Schule erhalten blieb. LQI, tägliche Rundschau 18.11.53, der große Volkskünstler Franz Schubert. Dresden, Freitagnachmittag, 4.12.53. Mein Küchler-Nachruf für Wissenschaft und Forschung von den westlichen Herausgebern beanstandet, von mir wütend zurückgezogen. Welchen Sinn hat dies gemeinsame Herausgeben einer Zeitschrift durch die Berliner Akademie und westlichen Akademien, wenn wir nicht zu Worte kommen dürfen? Wo ist mehr Unfreiheit? Ich konnte mit dem Stendhal nicht in der täglichen Rundschau, mit Küchler nicht in Wissenschaft und Forschung zu Wort kommen. 1954. Dienstag, 9. Februar, Dresden, im Bett, Musikzimmer. Am 15.01. Tag über schon sehr elend, heftigste Schmerzen. Am Sonntagabend kam endlich Grube, klopfte ab. Seit Montag, 18.01. liege ich nun hier fest. Herzmuskelschaden. 2. März. Inzwischen ist drüben die Verfassungsänderung und damit die Wehrpflicht angenommen. Wie wird die DDR darauf reagieren? Heute, nach sehr langer Zeit, Rabelais-Korrektur für Greifenverlag. Dietz bittet um einige politische Milderung, damit er sein Buch im Westen verkaufen könne. Es ist mir völlig unbegreiflich, was an diesem Aufsatz zu rot sein soll. Dresden, Schreibtisch, 5.4.54. Um den Parteitag habe ich mich bisher nur insoweit gekümmert, als man die ganze Zeit über das schwere Banner bei Sturm und Regen draußen halten muss, was immer wieder fast zu Demolierungen führt. 29.04.54. Als ich zu liegen begann, war tiefer Winter. Jetzt blüht draußen der Frühling, und ich darf nicht aus dem Zimmer. Ich sitze im Nachthemd und Bademantel herum. Der Arzt lässt mich noch keine Treppe steigen. Ich höre von dem Igel im Garten, von dem Amselnest oben. Gestern tauchte eine Elster auf. Heute früh hat sie eines der beiden Jungen geholt. Jetzt bemühten sich Lindner und Duckhorn vergeblich, dem Nest einen Schutzzaun zu bauen. Ich höre Hartwig im Garten diskutieren und lachen. Ich werde nie mehr das Gefühl los, nur noch aus Versehen am Leben zu sein. Sonntag, 16.05. Nachmittag. Hartwig kam gestern Abend aus Jena zurück. Ich fuhr im Wagen zum Bahnhof, meine erste Ausfahrt seit dem 15. Januar. Am 20. kamen Peter und Inge Klemperer zum Abschluss der Ferienreise in den Harz zu uns und blieben bis gestern Abend. Beide, besonders Inge, schwer erschüttert in ihrem Zutrauen zur Partei. Ein ihnen befreundeter hoher Funktionär der FDJ, Heilmann, sitzt wegen faschistischer Umtriebe 5 Jahre Zuchthaus ab. Seine Frau, nach 2 Jahren jetzt entlassen, erzählt Böses über Gestapo-Methoden. Peter näher dem Standpunkt revolutionäres Durchgangsstadium, Notwehr. Inge, Menschlichkeit. Was eigentlich vorliegt, wissen beide nicht. Faktum jedenfalls, auch hier erschütterter Glaube. Greifendietz schrieb mir, wichtige Frage, sein Almanach solle auch im Westen werben, ob er auf meinem Bild die Abzeichen auf dem Jackett retuschieren lassen dürfe. Ich antwortete auf Postkarte, mit Entgiftung der Rockklappe einverstanden. Montag, 11. Oktober, Dresden. Der Geburtstag ging ganz hübsch, ohne Nachdenken, vorüber. Jetzt taucht es so allmählich aus der Betäubung auf. Aber in ein paar Tagen bin ich das neue Jahr gewohnt. Hartwig schrieb einen langen Brief an Feuchtwanger. Für mein misstrauisches Empfinden um einen Ton zu herzlich. Aber sie ist 45 Jahre jünger als ich und hat viel mehr Zutrauen zu den Menschen. Berlin, Institut, Donnerstag, 9. Dezember. Um es zum Erfolg zu bringen. Mit dieser Bedeutung unaufhaltsamen Regierungserklärung durch den Ministerpräsidenten Otto Grotewohl. Verehrte Hörer, gestern Morgen durch Nebel hierher, Volkskammer. Grotewohl über Moskauer Konferenz. Dann Ulbricht, noch kriegerischer als Grotewohl. Eine Kaderarmee entwickeln. Natürlich nur, wenn Pariser Verträge ratifiziert werden. 31.12.54, Dresden. Es war kein gutes Jahr für mich. Am 15. Januar wurde ich krank. Ich lag fast 4 Monate. Hartwig ist mit ihren Eltern zum Weißen Hirsch gefahren. Natürlich war ich zum Mitkommen aufgefordert worden. Symbolisch, dass der Wagen nur für 3 Personen Platz hat. 1955. Die Vorbereitung des Berliner Kollegs wird mir immer lästiger. Den ganzen vorigen Mittwoch zerquälte ich mich hier. Nachher sprach ich sehr gut, hatte bestimmt über 100 Hörer, man trampelte und ich war beglückt. Mein A und O in der öffentlichen Vorlesung: lernt das Bürgerliche, das Katholische, das andere Frankreich kennen. Und immer wieder kaum verhüllte Kritik an unserem Lehr- und Kulturbetrieb. Dresden, 23. April. Mittags kam Brigitte Scholz zu uns, die eben ihr Staatsexamen als Ärztin bestanden hat. Das ist das wirklich Erreichte. Dass ein Mädchen so kleinbürgerlichst proletarischer Herkunft jetzt ein Studium durchführen kann. LQI, noch besser machen, noch mehr arbeiten, etc. Hartwig und Hartwigs Mutter wiesen mich schon mehrmals darauf hin. 30. April, Dresden. Plötzlich sehr warmes Frühlingswetter. Gestern nach Kipsdorf. Spaziergang von 2 Stunden. Sehr schön, erinnerungsreich mit üblicher Gefühlslage. Unten suchten wir eine Konditorei. Da war immer großer Betrieb. Der Bäcker hatte viele Töchter, die alle gute Partien waren. Ich fragte die bedienende Frau am Ladentisch, war hier nicht eine andere Firma? Ja, Laubert. Ich bin die jüngste Tochter. Die Eltern sind längst tot. Da fiel mir auch wieder Nietzsches ein und alles andere. Sonnabend, 7. Mai, Dresden. Brief der SED-Organisation Halle. Ich möge auf Silzer einwirken, der sich im Sprachunterricht ungünstig geäußert habe. A. An der Spaltung Ost und West sei auch die SED schuld. B. Wozu müssen wir in unserer Ohnmacht Truppen aufstellen? Ich schrieb, ich würde persönlich mit ihm sprechen. Was soll ich ihm sagen? Dass er recht hat und dass er sich nicht das Maul verbrennen soll. Berlin, Institut, 25. Mai nach 8 Uhr. Am Montag Hochzeitstag. 3 Jahre. Mein unverdientestes Glück. Mir jeden Tag lieber und jeden Tag in jeder Hinsicht mein Gewissen belastend. Bulgarische Reise, 17.06. bis 11.07.55. Vergnügen, Depression in ständigem Wechsel. Eben Tiefpunkt. Ich ließ Hartwig schlafen, fand allein nicht den verschlungenen Weg vom Schlafhaus zum Speisegebäude, kam ungefrühstückt zurück. Hartwig sagt, so sei ich ganz vergnügt, aber in meinem Tagebuch todunglücklich. In etwa stimmt es, A, weil man beim Schreiben nachdenkt, B, weil ich so furchtbar unbequem und gequetscht sitze. Varna, Montag, 4. Juli. Herumwandern war bei großer Hitze sehr erschöpfend. An unserem Tisch, Schmeiser ließ Malaga auffahren, streute Zigarren unter das Volk. Sehr angeregte Gespräche. Schmeiser klagte erbittert über politischen Druck auf sein Krankenhaus. Ähnlich klagen Dorst und Stauder. Ich denke angstvoll an unsere Reiseerfahrungen während der Weimarer Republik. Niemand liebte sie. Sie hing rätselhaft im Leeren und schließlich fiel sie über Nacht. Dresden, 27. Juli, 55. Ich träumte von meiner Mutter. Ich sah sie am Fensterplatz des Berliner Zimmers, sah sie fast blind auf dem Sofa, fragte sie, wie weit sie mich erkenne. Das habe ich damals wirklich getan. Aber wann damals? Und bin ich zu ihrem Begräbnis in Berlin gewesen? Dienstag, 16. August 55, Dresden. Am 12. August Nächst der Politik ist großes Ereignis Thomas Manns Tod. Hartwig sagte, er habe sich zu Tode feiern lassen, wie der Alte wollte. Institut Berlin, 23.09.55. Ich hatte das vollste Haus meines Lebens. Der Saal musste gewechselt werden. Über 200 Leute, dazu 10 französische Studenten als Gastgruppe, an die ich ein paar Worte richtete und die mit ein paar netten deutschen Worten dankten. Etwa 1902, ich bin wahrscheinlich schon Student, ich gehe mit Berthold von einem Spaziergang kommend. Potsdamer Brücke, Herbstdämmerung, Nebel. Ich sehe uns ganz deutlich genau an diesem Punkt. Wir haben irgendwie ein bisschen philosophiert, von Wissenschaftsfortschritt gesprochen. Ich, sehr vorsichtig und tastend, geheimnisvoll bleibe das Letzte doch, die absolute Unmöglichkeit irgendeiner jenseitigen Existenz lasse sich doch nicht erweisen. Schroffste, geradezu erbitterte Zurückweisung, so als hätte ich einen schweren grammatischen Fehler gemacht. 40 Jahre später, Brief Sussmanns aus Stockholm. Er weiß wohl schon um nicht mehr fernes Ende. Du wirst lächeln und dir sagen, na ja, ein alter Mann. Aber er sei seiner materialistischen Überzeugung nicht mehr ganz gewiss. Hartwig gestern, für sie gebe es keine Materie mehr, nur noch Energie, nur noch Bewegung. Rätselhaft ist mir an allen gebildeten Gläubigen nicht das Glauben, sondern das Glauben an einen bestimmten Mythos. Am Montag, 26.09. war ich allein zur Volkskammer in Berlin. Das Plenum brachte nichts Neues. Dagegen die Fraktionssitzung. Es ging um Verfassungszusätze, in Wahrheit Änderung. Man geht im Prinzip zur allgemeinen Wehrpflicht über. Man ermächtigt die Regierung, im nötigen Moment die nötigen Schritte zu tun. Protest, wo ich ihn nicht erwartet hätte, von dem 150-prozentigen Havemann. Protest von Arnold Zweig. Ich sagte und zahlte es mit Herzklopfen, Atemnot und Schmerzen, wenn die Kammer stillschweigend annehme, so hielte ich das für ein Unglück. Ich unterstreiche ein Unglück. Durch Rundfunk und Zeitung erfuhr ich dann die einmütige Annahme. Sonntagvormittag, Dresden, 27.11. Hartwig bekam einen Brief von Feuchtwanger. Sofortige Antwort auf ihre Frage. Luftpost, 10 Tage. Sie schrieb vor genau 20 Tagen. Feuchtwanger adressierte das zweite Mal an Fräulein Hartwig Klemperer. LQI, ich kann das Wort einkerkern nicht mehr hören. Eingekerkerte Patrioten ist Beruf und tägliche Zeitungsrubrik. Resümee 1955. Letzte Weisheit jeden Tages, stur weiter, arbeiten, nicht denken. Tiefste politische Enttäuschung. Von der Begeisterung ist nur geblieben, wir sind das kleinere Übel. 1956. Wir schweifen aus im Spätschlafengehen. Tagüber sitzen wir an der Arbeit, abends bei leichterer Lektüre. Dann wird man munter. Gestern Schluss nach 2 Uhr. In Kamenz der Lessing-Vortrag gelang recht gut. Aber wie sehr hat mich der Vortrag angestrengt. Die Hände zitterten so, dass Hartwig es von unten sah. Dabei spreche ich ohne Angst, besinnungslos konzentriert wie früher auch. Es spricht. Ich höre zu. Ich habe sogar einen Einfall im Sprechen. Aber hinterher die Erschöpfung. 22.02.56 Dresden. Erst Schmeiser am Montag machte uns auf die Rede Mikojans aufmerksam. Sie ist welthistorisch. Der tote Cäsar, Staub und Rasen geworden. Sind wir gefallen, die Söhne des Volkes? Mir selber ist peinlich, dass Stalin so ganz zum toten Hund geworden. Etwas muss er doch gekonnt haben. Aber was? Internationaler Romanistenkongress in Florenz, 3. bis 8. April 1956. Flug bis Prag, 2 Stunden Aufenthalt. Größere Maschine, Swiss Air. Höhepunkt, das servierte Mittagessen. Die Brühe, der Kaffee, der kalte Schinken. Reichlichstes Essen gab es auch im Zug nach Varna. Aber hier die Verpackung, Grazie, Hygiene, Luxus. Die Schokoladentäfelchen, die Salz- und Pfeffertütchen der Zahnstocher. En poème. Sonnabend, 7.4., 9 Uhr. Hundekälte, quälend. Am Mittwoch mit Rita und Reinfelder zur Piazzale Michelangelo. Ganz herrlicher Blick auf Florenz. Hier ließ Hartwig ihre Tasche mit all unseren Devisen und Papieren an der Balustrade stehen. Ein Händler fand sie, gab sie unversehrt wieder, bekam 500 Lire. Am Dienstag Pompeji, kurzes Beine vertreten in Sorrent. Am Donnerstag durch das Vatikanische Museum gehetzt. Marseille, 16. April, wir streben Paris zu. 23.4. Paris. Benachbarte Leihbibliothek. Sagan und Köstler. Sagan äußerste Nichtigkeit. Köstler begonnen. Paris, 25.4. Tagüber in der Bibliothek National. Gestern völlig verzweifelt, weil ich mich im Katalogsaal gar nicht zurechtfand. Während Hartwig sofort im Bilde war. Heute ein wenig besser. Was suche ich in Paris? Mein 18. Jahrhundert? Das Pariser Leben? Warum laufe ich blind durch die Straßen? Annie Klemperer hat auf meinen Brief sofort mit vorläufiger Karte geantwortet. Sie schreibt, wir würden gewiss die Schönheit der freien Welt empfinden. Früher hätte mich der Ausdruck mit Erbitterung erfüllt. Jetzt kann ich ihn nicht mehr ganz zurückweisen. Ich kann auch nicht an Köstler vorbei. Paris, 15. Juni. Wir sind übermüdet und kommen nicht aus dem Trott heraus. Vormittags wird es spät, weil es abends gegen alle Vorsätze und ohne allen Grund immer gegen 2:30 wird. Ohne Grund? Es ist so hübsch, wenn wir hier, Hartwig im Bett, ich am Schreibtisch, in Ruhe unsere Zeitung lesen, Kirschen oder Süßigkeiten essen und über dies und jenes diskutieren. Und alle Nöte, Zweifel, Unzulänglichkeiten sind für einen Tag beendet. Einmal das Diner auf dem Zimmer, eine Freude und ein Elend. Beides. Wir trinken eine ganze Flasche besseren Wein als den Ordinär, schmeckt herrlich und bekommt mir nicht sonderlich. Wir kaufen umständlich ein, die lange Baguette, die Sardinen, den Käse. Die Käsehandlung in der Rue Richelieu ist Hartwigs Schwärmerei. Ich mache mir Vorwürfe, unsere Devisen materialistisch zu verfressen und zu versaufen. Ich sage mir, auch das ist Frankreich-Studium. Dresden, Sonnabend, 19 Uhr, 28. Juli, 56. Wiederkehr des Gleichen, Eintauchen in den Alltag. 3 bis 4 Tage gründliche, zusammenhängende Lektüre von Hartwigs Dissertation. Sonntag, 19. August, Dresden. Gestern Staatsakt für Brecht. 14.8. Herzinfarkt, 58 Jahre. Theater am Schiffbauer Damm, auf der Bühne nur Rednerpult, hinten auf weißer Leinwand die Picasso-Taube, darunter Großbrechts Namenszug. Guter Platz in Loge erster Rang, aber leise Stimmen der Redner. Alle betonten den Kommunisten, der Dichter stand secundo loco. Dazwischen an die Kulisse gelehnt, in der das Klavier verborgen, Ernst Busch. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, das war das Schönste. Was soll die flammende Entrüstung, das Demonstrieren gegen das KPD-Verbot im Westen? Wo ist Parteifreiheit oder sonstige Freiheit bei uns? Diese ganze West-Ost-Spaltung geht mir immer mehr auf die Nerven. Es ist auch auf die Dauer nicht zu vertuschen, dass sie einigermaßen durch mein Haus geht. Sonntagmittag, 14. Oktober. Der 75. ebbt allmählich ab. Blumenmeer voll Üppigkeit und Vergänglichkeit, Ehrungen, Delegationen, Telegramme, Rundfunkinterview, Zeitungsartikel, aber kein silberner Verdienstorden, kein verdienter Wissenschaftler, kein Neudruck meiner LTI. Schiefliegend werde ich in die Grube fahren. Mittwoch, 17.10. Zwischen Kolleg und Seminar kleiner Festakt. Das Wesentlichste, die Mappe mit der Bibliographie. Rührend mit ihren etlichen 350 Nummern, erschütternd und bescheiden machend. Das fängt bei Aus fremden Zungen an, 1906, die Zeile für 5 Pfennig. Ich habe als Journalist begonnen, bin lebenslänglich Publizist und zwischen den Stühlen geblieben. Im Ganzen war es doch eine Generalprobe meines Begräbnisses. 25. Oktober. Tiefe schwarze Verkaterung. Momentane Schuld daran, der ungarische Aufstand. Sonntagvormittag, 9. Dezember. Im Lessing-Vortrag sprach ich vom Destalinisieren Friederici. Hartwig hatte mich gewarnt. Verbotenes Wort. Gestern bei Gusti, man sehe mir, dem alten Gelehrten, vieles nach. Aber. Das Wort hat nunmehr der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik, Dr. Melzheimer. Hier, auf der Anklagebank aber, sitzen Feinde. Dies ist die Konzeption der Gruppe Harrich und die Rolle Jankas als der Korsettstange der ganzen Gruppe. Seit etwa 14 Tagen ist Wolfgang Harrich, Lektor beim Aufbauverlag, in Haft. Und wie ich eben von Doris Kahane höre, auch Janka. 31.12.56. Äußerlich Erfolgsjahr. Faktisch kein Tag, wo ich mir des Verfalls nicht bewusst. 1957. Sonnabendvormittag, Dresden, 19. Januar. Volkskammer. 3 Sitzungen. Warum das Spiel mit den Parteien, wo doch eine regiert? Ich verstehe es nicht. Ich bin ein alter Liberaler und mein zeitweilig verdrängter Liberalismus schlägt immer stärker durch die rote Schminkeschicht. Stimm, der Tübinger, hat den Ruf nach Berlin abgelehnt und ein Extraordinariat in Saarbrücken angenommen. Saarbrücken höher im Kurs als die Humboldt-Universität. Immer am Platz der Nicht-für-Vollgeltung. Seit ich in der DDR, ihrer Akademie, ihrer Humboldt-Universität ein großes Tier bin, tragen DDR, Akademie und Humboldt-Universität den Judenstern. 1. März, Freitagabend. Hartwigs tiefe Abneigung gegen unser Regime bedrückt mich sehr. Ich kann ihr längst nicht mehr mit voller Überzeugung widersprechen, aber stimmungsmäßig hänge ich an unserer Sache und hasse den Bonner Narzissmus noch mehr als unsere stupide und geistlose Diktatur. Dienstag, 30. April, morgens 7 Uhr. Nach 5-jähriger Ehe, man sollte heiraten. Ich verstand erst gar nicht. Unter vielem sich winden, sie wolle mich nicht quälen, aber dann könnte sie doch zur Kommunion gehen. Und von mir würde gar nichts verlangt, kein Bekenntnis, kein Kniefall, und nur in der Sakristei, und niemand erfährt es. Mit welchem Recht könnte ich ablehnen? Wenn es für Hartwig eine Gewissenssache ist, was ist es für mich? Innerlich gar nichts. Was waren Sie vorher? Platzen sollen Sie, Herr Richter, Protestant. Mittwochmorgen, 1. Mai. Heraushängen der schweren roten Fahne, mit sehr gemischten Gefühlen. Gestern in Halle recht erbitterte Diskussion. Die LTI soll nur dann erscheinen, wenn ich Änderungen vornehme. Ich ändere kein Wort. Entweder der historische Text erscheint, oder er erscheint nicht. Mittwoch, 15. Mai. Am Sonnabend gegen 20 Uhr in die Kirche. Pater Huber, um die 40 höchstens, in Dresden noch keinem bekannt, nahm die Sache weltmännisch heiter. Es bleibe bestimmt geheim, und nach meinem Glauben werde nicht gefragt. Nur allerhand Schreibereien. Zu meiner Überraschung hatte Hartwig meinen evangelischen Taufschein bei sich. Ich sagte, seit vielen Jahren sei ich aus der Kirche ausgetreten. Das brauche nicht mitgeteilt zu werden, andernfalls müsse man zu höherer Instanz, während so der Bischof in Bautzen ausreiche. Ich, zu meinem Bedauern, hätte ich Zweifel an der Unbedingtheit unseres Postgeheimnisses. Pater Huber, dann könnten die Papiere mit dem Kurier gehen. Hartwig war sehr zufrieden und wir wanderten in schützendem Dunkel nach Hause. Sonstige Beschäftigung, Voltaire, ein paar Seiten Sichuan. Meine Unterschrift unter den Protest des Brecht-Horst-Wessel-Vergleichs des Außenministers Brentano. Berlin, Romanisches Institut. LTI nun doch. Mein striktes Nein hat gewirkt. Das Buch soll sofort in Druck gehen. 30. Mai, Himmelfahrt, Dresden. 19 Uhr zu Fuß herunter zu unserem Pater Huber. Im Hof war großes Treiben, Halbwüchsige zu einer Gesangsstunde. Peinliche Stimmung, beinahe wie in Falkenstein 1945 im Restaurant. Wer kennt mich? Das Ganze hatte allerhöchstens 2 Minuten gedauert und war einfacher und unpathetischer vor sich gegangen als vor 5 Jahren die standesamtliche Trauung. Hartwig war äußerlich sehr ruhig, aber ich spürte ihre Erregung an ihren kalten Händen. Heute bei schönem Wetter die lange geplanten Friedhofsbesuche. Der Judenfriedhof, der mir in den Hitlertagen so vertraut war, ließ mich ganz kalt. Dienstag, 18.06., Mainz, Tübingen. Über einer Hauptstraße breites Band, Pommern lebt. Unser Hotel durchwimmelt Pommern, Kreis, Stolp, Flugblätter, Pommern war immer deutsch, Pommern ist deutsches Land, Pommern bleibt ewig deutsch. Studenten mit Mütze und Band, breitschultrige alte Herren mit Mützen und Bändern, wie aus dem alten Simplicissimus geschnitten. Lieber 6-mal Ulbricht sehen, als 1-mal diese Chorstudenten. Notierte ich meine Antwort auf Schneiders Frage, wo möchten Sie wohnen? Auf dem Mond. Schwarzmeerfahrt, August, September 57. Ich hole aus Berlin nach. Peter friedlich aus der Partei ausgetreten. Meine Frage, wie er das friedlich zustande gebracht, blieb unbeantwortet. 31.12.1957. Dies ist der erste Jahrgang ohne Publikation. Im Übrigen das Jahr der Reisen. Im März die Tatra, im Frühling Mainz-Tübingen-Bodensee, im August-September das Schwarze Meer, der Kaukasus. Bei alledem im Wesentlichen stumpf. Aber Hartwig soll etwas davon haben und ich komme über die Zeit. 1958. Donnerstag, 2. Januar. Weihnachten hielt ich gut durch. Silvester entgleiste ich über Getränkefrage. Sekt? Nicht Sekt? Den 1. Januar fasste ich mich. Abends nachträglich die Silvesterflasche Sekt. 25.01. gegen 20 Uhr. Großartig, Furcht und Elend des Dritten Reiches, Schiffbauer Damm. 1. Parkettreihe. Erschütternd die Weigel als jüdische Frau. Besonders gut der Amtsrichter in der Rechtsfindung. Ich sagte ganz laut, wie heute. Dresden, 27. Februar. Hauptinhalt der letzten Tage die Voltaire-Friedrich-Studie. Am 20.02. hielt ich den Vortrag im Plenum, frei und zusammenfassend. Es gibt in der Akademie keinen Beifall. Ich hatte aber den Eindruck, dass man mir gern und aufmerksam zuhörte. Auf der Treppe traf ich Bloch, den Verfemten. Er machte mir viele Komplimente. Es heißt jetzt in jedem Zusammenhang, das ZK mit Walter Ulbricht an der Spitze. Ulbricht allein, nicht die Partei, gratuliert der KPDSU zu irgendetwas. Der Parteiglückwunsch zu meinem Geburtstag war von Ulbricht unterzeichnet. Ich musste ihm persönlich danken, ebenso wie Diekmann. Diekmann nahm mich freundlich in seinem Büro auf. Ulbricht erwischte ich, wie er in einer Pause der Volkskammersitzung in sein Zimmer ging. Er ließ mich nicht mitkommen, hörte mir im Korridor nicht zu, sah bei meinen 10 Worten mit kalten Augen über mich weg, wie über ein Häufchen Scheiße auf seinem Weg. Mittwoch, 23. April. Überall Republikflucht. Insbesondere der Ärzte, der Professoren, der Intelligenz. Der Kulturkampf, das Passgesetz, die Tyrannei, der Gewissensdruck, die Zerrissenheit der Kinder, Narzissmus durchweg. Und im Bonner Staat überall Minister und Generale des Hitlerstaats. Ich weiß nicht mehr, wovor mir mehr graut. In Bonn das offene Hitlerregime, aber der Einzelne lebt im Ganzen etwas freier, bekommt notfalls 5 Monate Gefängnis, wenn er hier 5 Jahre bekommt, kann in der Zeitung opponieren, während ihm hier die Presse verschlossen ist. Aber drüben kann auch die Hitlerei offen ihre Hetze betreiben. Ekelhaft. Und immer das Gleiche und jeden Tag ekelhafter. 3. Juni, 19 Uhr. Hartwig drängt mich zu Ferien. Sie tun auch Not. Heute mit ihr seit Jahren in Sächsische Schweiz. Auf der Burg Hohenstein sagte der Hausmeister, der Opa zahlt nur 10 Pfennig. An der Kasse des Operntheaters, als sich junge Leute vordrängten, sagte Hartwig, lassen Sie doch den alten Herrn nicht so lange stehen. Dienstag, Dresden, 15.07., 19 Uhr. Am 14.07. Parteitag. In einem Saal der Kaffeestube war Frühstückstafel für etwa 75 bis 100 Personen, Wissenschaftler und Nachwuchs. Eine Reihe von Rektorenketten, Masse von Orden. Ausgerechnet diesmal hatte ich meinen Blechladen vergessen. Hartwig steckte ihn mir sonst abends an und sobald ich zurück war, wieder ab. Ein paar Händedrücke, Fremdheit. 27.07.58, Sonntagvormittag. Ich hatte es Hartwig und mir heilig versprochen, den Mund zu halten. Ich konnte nicht mehr. Ich sagte dem verehrten Genossen, ob ihm bekannt sei, dass man in den Oberschulen den Nathan nicht mehr lese, dass auch meine Studenten kaum auf den Altar von Pergamon etc. vorgebildet seien. Es sei gewiss mein Alter und meine reaktionäre Gesinnung, die man für meinen Einwand verantwortlich machen würde. Freundlichstes Lachen und Abwehren von Abusch und Wagner. Aber ob ich denn nicht Ulbrichts Programm gehört hätte? Gewiss, man habe zuerst einmal dem Neuen in der Schule Raum schaffen müssen, aber nun wird man bedenken und korrigieren können. Alles in Lächeln und Butter. Aber natürlich hatte ich wieder Schmerzen bis ins Handgelenk. Montag, 25.08.58, 19 Uhr. Alles belastet mich. Nichts wird mehr fertig. Der Tag zerfließt. Ich bin arbeitsunfähig. Dazu die Qual der Gehirnschwäche. Eben fehlte mir das Wort Buchenwald. Ich kam nur auf Auschwitz. Die Lage ist politisch unverändert. Man beschimpft sich, warnt sich, man schießt. Jeder nennt den anderen Aggressor. Donnerstag, Vormittag, 25.09. Dresden. Gestern die Volkskammer, heute Akademiesitzung, abgesagt. Geteilten Herzens. Es ist gut, dass ich meine politische Rolle aufgebe. Es wird mir schwer. Ich wäre gern einmal Mitglied eines wirklichen gesamtdeutschen Parlaments geworden, in einer anständigen sozialistischen Partei. China-Reise, 26.09. bis 25.10.58. Peking wahrhaft fernöstlich. Die großen Regierungsgebäude, Institute, Einzelbauten. Dazwischen unsagbares Ineinander von alten Holzhäusern, wimmelnden Buden, Läden, rätselhaft, eindrucksvoll groß und malerisch. Gestern zum Sommerpalast, dann noch zum Himmelstempel. Alles immer wieder märchenhaft und beglückend. Peking, 3.10. Gestern lange Mauer, herrlich. Nachmittags nachlassende Rezeptionsfähigkeit. Ansteigender Weg bei starkem Wind. Hartwig drang wesentlich weiter vor und fotografierte. Freitag nach Frühstück zum Kaiserpalast, der verbotenen Stadt, dicht beim Palast. Sehr schön, sehr heiß, sehr blendende Sonne. Wuhan, 5. Oktober, 23 Stunden Fahrt. Exkursion aufs Land steht bevor. 7.10.58 Wuhan, Tag der Republik. Vor 5 Jahren bekam ich von Peak den Nationalpreis. Damals war ich noch gläubig. Morgen Fahrt nach Kanton. Eine gewisse Pagodenmüdigkeit. Hangzhou, Shanghai. Noch genau 1 Woche bis Berlin. 23.10. Peking. Es ist mir an diesem Nachmittag klar geworden, dass der Kommunismus gleicherweise geeignet ist, primitive Völker aus dem Urschlamm zu ziehen und Zivilisierte in den Urschlamm zurückzutauchen. Das kann nicht Marx' Idealzustand gewesen sein. Dresden, Montag, 27.10. Der Mensch geht dahin. Schon seine Zeitgenossen, die ihn um ein geringes Überleben, beginnen seine Gesichtszüge zu vergessen. Lecher gestorben, der Papst gestorben. Immer wieder rührte mich das Tintenfass, das Hartwig über all die vielen 1000 Kilometer für mich mitschleppte. Dresden, 29.10. Vorgestern Schmeisers zum Essen bei uns. Am Montag hatte er mich genau untersucht. Abends dekretierte er, 14 Tage absoluter Erholung, doppelte Ration Digitoxin, Salz- und getränkelose Herzdiät, den größten Teil des Tages ausgestreckt liegen. Hartwig hält mich von der Küchentreppe fern und überwacht und bedient mich in alter Weise. Feuchtwanger tot. Das Resümee dieses Jahres ist sehr armselig. Politisch in Ungnade und abgedankt und ohne Sympathie für den Westen und den Osten. Deutschland ist ein in zwei Stücke zerfahrener Regenwurm. Beide Teile krümmen sich, beide vom gleichen Faschismus verseucht, jeder auf seine Weise. 1959. 30.04.59. Nach wie vor ungemein taumelig auf den Beinen. Im Sitzen geht es. Die Hand zittert. Diese paar Notizen sind schon Fortschritt. Der Weg ins Badezimmer eine große Anstrengung. Hartwig treibt Säuglingspflege. Sie rasiert mich morgens mit dem neuen seifenlosen Elektroapparat. Freitagnachmittag, 8.05. Ich schleiche immer noch im Nachthemd und Hartwigs Morgenrock darüber für 2-3 Stunden zum Schreibtisch. Der Arzt redet von Besserung. Ich selber fühle mich überlebt. Hartwig ist überzeugt, ich schimpfte. Das sei ein Anzeichen von Besserung. Sie ist schmal geworden und hat die elendeste Gesichtsfarbe und zu wenig Schlaf. Mittwoch, 19. 20. Mai 59. Viel Digitalis, viel Schlafmittel, Beängstigung, sobald ich gegen 2 Uhr oben im Bett liege, ein Krimi, Einschlafen gegen 3, Aufwachen zwischen 11 und 12, unten weiterliegen, nach dem Frühstück wieder einschlafen, dann hier am Schreibtisch allernotwendigste Korrespondenz, dann kommt Schmeiser, findet das Herz in Ordnung, redet mir gut zu. Das Ganze nennt sich Leben. Donnerstag, 21 Uhr, 21. Mai. Vergangene Nacht bei zu schwach dosiertem Schlafmittel bis gegen 4 Uhr schlaflos. Ich halte mich an meine Krimis. Heute Nacht lasen wir beide, bis es hell wurde und die Vögel piepten. Sonntag, 7. Juni. Schönstes Wetter. Mit Hartwig im Wagen nach Tharandt, Hartha, Grillenburg. Dort eine halbe Stunde im Wald gesessen. Krankenhaus, Schreibzimmer, 25. Oktober 59. Vorgestern waren es genau 7 Jahre und 7 Monate, dass wir verheiratet sind, und genau 7 Monate, dass ich den schweren Herzasthmaanfall hatte, um dann am 26. Juni hier eingeliefert zu werden. 26. Oktober, 19 Uhr, Schreibzimmer. Die unendliche Länge dieses einen Tages und der einen Nacht seit gestern. Ausfahrt im Handwagen, Hartwigs physische Anstrengung. Dabei ständige Trostversuche. Ausfahrt im Auto, Lindner zerrt mich hinein. Alles erlebe ich doppelt. Man will es mir ausreden. Bis zum Dezember soll ich noch hier sein. Schreibzimmer mit beinahe richtiger Stuhl- und Tischhöhe. 28.10. gegen 20 Uhr. Hartwigs Rat, konkrete Einzelheiten, nicht allgemeine Zustandsklagen. Geduldig die Hand üben. Heute das Glück der Fontane-Lektüre. 29.10.59, Schreibzimmer nach 20 Uhr. Ich brauchte mehr als 1,5 Stunden für einen kurzen Geburtstagsbrief an Anni Klemperer. Der Kopf versagte noch viel mehr als die Hand. Stockende und doch sehr erfreuliche Lektüre in Vor dem Sturm. Nachts Angst und zerhackter Schlaf. Am 11. Februar 1960 stirbt Viktor Klemperer im Alter von 78 Jahren. 1,5 Jahre vor dem Bau der Berliner Mauer und knapp 30 Jahre vor ihrem Fall. Wenn wir uns die letzten Folgen vor Augen führen, dann haben wir nicht nur ein halbes Leben gehört. Wir sind durch 3 Versionen Deutschlands gereist. In allen politischen Systemen hat Viktor Klemperer die Fehler bemängelt, die Zerrissenheit beobachtet und die Gefahren für ein demokratisches Zusammenleben benannt. Vor diesem Hintergrund finde ich es echt interessant zu wissen, wie er den Prozess der Wiedervereinigung und auch die aktuellen politischen Verhältnisse beschreiben würde. Immerhin ist unsere Demokratie immer noch nicht so gefestigt, wie wir es uns vielleicht manchmal wünschen würden. Als Historikerin mache ich mir Sorgen darüber, wie radikal und feindselig der politische Diskurs wieder geworden ist. Rassistische, antisemitische und nationalistische Parolen stoßen auf viel Zustimmung in der Bevölkerung. Rechtsextreme sitzen europaweit in den Parlamenten und lehnen unsere demokratische Grundordnung teils offen ab. PolitikerInnen werden auf offener Straße angegriffen. Vulnerable Minderheiten werden für gesamtgesellschaftliche Probleme verantwortlich gemacht. Wenn wir also eines mitnehmen wollen aus den Tagebüchern des Viktor Klemperer, dann die Erinnerung, dass unsere Demokratie kein fertiges Endprodukt ist. Alles, was fortschrittlich erreicht wurde, kann auch wieder zerstört werden. Es steht viel auf dem Spiel. Freiheit, Frieden, Sicherheit, Menschenwürde. Das sind nicht nur irgendwelche Floskeln, sondern die Grundpfeiler, auf denen unser Zusammenleben stabil aufbauen muss. Ich hoffe daher sehr, dass auch ihr etwas aus den Erinnerungen Klemperers für euch selbst mitnehmen könnt. Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über die Zeit der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus oder der jungen DDR, findet ihr dort auch jeweils eine Sonderfolge von Die Geschichte geht weiter. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dann. Ciao. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Ein Podcast unter Verwendung des dreiteiligen Hörspiels Zwischen allen Stühlen von Viktor Klemperer. Für den Funk bearbeitet von Klaus Schlesinger. Mit Udo Samel. Regieassistenz Katrin Martin. Ton Jonas Bergler, Andreas Brämer und Katrin Witt. Regie Peter Kröger. Produktion Deutschlandradio Berlin mit SFB ORB 1997. Podcast-Team Host Leonie Schöler. Regie Friederike Wigger. Ton Jan Fraune. Redaktion Barbara Gerland. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.